sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel beginnen wir mit dem Verein Konnexion e.V., der KriegsdienstverweigerInnen und DeserteurInnen aus Belarusland, Russland und der Ukraine unterstützt und einen Bericht von ihnen zu ihren aktuellen Aktivitäten. Dann kommen wir zu einem Artikel, der fast wie aus der Zeit gefallen wirkt, vom 23. September, als der globale Klimastreik war, und dazu, was es für andere Möglichkeiten gibt, mit der aktuellen Energieknappheit und der Klimakrise umzugehen. Dann kommen wir zu der Situation in den Krankenhäusern und abschließend zu einem Transparenzgesetz, das von unterschiedlichen NGOs vorgeschlagen wurde, da die Ampelkoalition nach wie vor keinen Vorschlag für ein Bundestransparenzgesetz vorgeschlagen hat. Mit unserem ersten Artikel kommen wir zur Graswurzelrevolution vom Oktober, also der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster, die monatlich erscheint, und einem Artikel zur Unterstützung von KriegsdienstverweigerInnen aus Russland, Belarus und der Ukraine. Und in diesem stellt der Verein Konnexion e.V. vor, welche Unterstützungsleistungen er in den letzten Monaten gemacht hat und wie ihr euch auch beteiligen könnt. Stand with Objectors. UnterstützverweigererInnen aus Russland, Belarus und der Ukraine. Am 21. September 2022 startete Konnexion e.V. gemeinsam mit dem Internationalen Versöhnungsbund, dem Europäischen Büro für Kriegsdienstverweigerung, der War Resistance International und anderen internationalen Organisationen eine Unterschriftenkampagne zur Unterstützung der DeserteurInnen und KriegsdienstverweigererInnen aus Russland, Belarus und der Ukraine. Rudi Friedrich von Konnexion e.V. berichtet über den aktuellen Stand der Kampagne. Gerade erhielten wir Nachrichten, dass die Ukraine das ohnehin sehr restriktive Gesetz zur Kriegsdienstverweigerung ausgesetzt hat. Genau genommen schon seit dem 24. Februar 2022, also mit Verkündigung des Kriegsrechts. Die ukrainische pazifistische Bewegung hatte erfahren, dass im Mai und Juni Kriegsdienstverweigerer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren und fragte beim Verteidigungsministerium an. Das schrieb, dass nach dem Gesetz der alternative Dienst ein Ersatz für den befristet abzuleistenden Militärdienst darstelle. Und weiter, aufgrund des Kriegsrechts wird seit dem 24.02.2022 der befristete Militärdienst in der Ukraine nicht mehr durchgeführt. Daher ist die Umsetzung des alternativen Dienstes nicht anwendbar. Das zeigt, wie wichtig eine Unterstützung all derjenigen ist, die sich, auf welcher Seite auch immer, dem Kriegsdienst entziehen. Wir müssen davon ausgehen, dass sich mehrere 10.000 Militärdienstpflichtige aus Russland wie auch aus der Ukraine dem Kriegsdienst entzogen haben und ins Ausland flüchteten. Aus Belarus sind nach Angaben der belarussischen Organisation Nashtom bereits 25.000 ins Ausland geflüchtet, weil sie befürchten, für einen Kriegseinsatz in der Ukraine rekrutiert zu werden. Das zeigt, dass es eine Abstimmung mit den Füßen gibt gegen eine Beteiligung am Krieg. Wir hatten die Möglichkeit, mit einigen der Verweigerer zu sprechen, zum Beispiel mit Mark und Maxim aus Russland. Mark Romankov hat in den letzten Jahren in Deutschland studiert. Kurz vor Beginn des Krieges kam er erneut nach Deutschland und beantragte einige Wochen später Asyl. Meine Partnerin kommt aus der Ukraine, wie auch ihre Eltern. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es ist, in einer Armee zu dienen und gegen ihre Familien zu kämpfen. Das ist völlig unvorstellbar. Maxim Gajdakov reiste wenige Tage nach Kriegsbeginn nach Deutschland. Die Entscheidung fiel, nachdem der Krieg mit der Ukraine begonnen hatte. Ich sah, was dort passierte und fühlte mich verraten. Da werden junge russische Männer in die Ukraine geschickt, um Menschen zu ermorden und dafür zu sterben. Sie sind verraten und werden missbraucht. Ich will nicht einer von ihnen sein. Ich darf nicht zulassen, dass Menschen durch meine Hand sterben. Deshalb musste ich gehen. Einen anderen Ausweg sehe ich nicht. Es kristallisiert sich heraus, dass viele verweigern, weil sie Kontakte, Freundinnen oder Verwandte haben, die sich nun auf der anderen Seite der Front befinden. Aber auch die Ablehnung der Politik der Regierung unter Putin ist ein wichtiges Motiv. Wie sieht es auf der Seite der Ukraine aus? Ilya Ovtcharenko, der sich jetzt in Ungarn befindet, nahm ein Video auf und veröffentlichte es zu Beginn des Krieges auf TikTok. Wir müssen verstehen, welche Gefahr ein Krieg für die Zivilbevölkerung darstellt, gerade auch angesichts der Atomkraftwerke, die im Kriegsgebiet liegen. Die Regierung zeigt sich fest entschlossen, das gesamte ukrainische Territorium, einschließlich der Krim, zurückzuerobern. Es ist also die Frage, ob wir die Krim und Donetsk einfach aufgeben. Und für mich liegt die Antwort auf der Hand. Das Leben der Menschen ist wichtiger. Ganz gleich, welche Flagge über der Krim oder Donetsk hängen wird. Es sind nur einzelne Stimmen, die ein vielschichtiges Bild ergeben und unterschiedlichste Motive zeigen. Insgesamt sind Desertion, Militärdienstentziehung und Kriegsdienstverweigerung ein bedeutender Teil des Widerstandes gegen den Krieg. Es kann Sand im Getriebe des Militärs sein. Es ist ein Akt der Selbstbestimmung und Humanität. Es ist ein Zeichen, auch für alle anderen, dass es Alternativen zum Einsatz im Krieg gibt, auch wenn Strafverfolgung droht. Die Unterstützung für DeserteurInnen und VerweigerInnen ist somit ein Mittel, um gegen Krieg aktiv zu werden. Im April 2022 haben wir gemeinsam mit 40 weiteren Organisationen einen Aufruf an den Bundestag gerichtet, um Schutz und Asyl für die KriegsdienstverweigerInnen und DeserteurInnen aller Seiten einzufordern. Die Bundesregierung sicherte daraufhin zu, dass russische Deserteure einen Flüchtlingsstatus erhalten sollen. Das ist ein erster, aber völlig unzureichender Schritt. Viele, die aus Russland geflohen sind, taten dies, bevor sie rekrutiert wurden. Sie sind also Militärdienstentzieher und keine Deserteure. Die von der Bundesregierung ausgesprochene Regelung soll für sie nicht gelten. Darüber hinaus sind nur wenige überhaupt in die Europäische Union gekommen. Hunderttausende gingen nach Armenien, Georgien oder in die Türkei, zum Teil mit sehr prekären Status. Auf der Ebene der Europäischen Union hatte sich vor allem der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, positioniert. Am 6. April 2022 appellierte er an die russischen SoldatInnen: »Ich habe eine Botschaft für russische Soldaten auf dem Schlachtfeld. Wenn sie sich nicht an der Tötung ihrer ukrainischen Brüder und Schwestern beteiligen wollen, wenn sie keine Verbrecher sein wollen, lassen sie die Waffen fallen, hören sie auf zu kämpfen, verlassen sie das Schlachtfeld.« Charles Michel vertritt als Präsident des Europäischen Rates die Regierungschefin der Europäischen Union. Er verwies in seiner Stellungnahme auch darauf, dass einige Abgeordnete des Europaparlaments vorgeschlagen hätten, jenen Soldatinnen, die Befehle missachten, Asyl zu gewähren. Meiner Meinung nach ist dies eine wertvolle Idee, die verfolgt werden sollte. Festzustellen ist allerdings, dass die Ankündigung keinerlei Konsequenz hat. Es gibt keine Regelung auf europäischer Ebene zur Aufnahme von DeserteurInnen und KriegsdienstverweigerInnen aus Russland. Anträge auf Erteilung von Visa, zum Beispiel von russischen Militärdienstflüchtlingen in der Türkei, werden abgewiesen. Für ukrainische Militärdienstflüchtlinge, die schon vor dem Krieg nach Europa kommen konnten oder trotz der Ausreisesperre eine Fluchtmöglichkeit fanden, gibt es derzeit einen humanitären Aufenthalt. Es ist allerdings unklar, wie lange dieser gilt und was danach passiert. In der Ukraine wurden im ersten Halbjahr 2022 bereits 5000 Verfahren wegen Militärdienstentziehung und ähnlichen Straftaten eröffnet. Umso dringender ist die Solidaritäts- und Unterstützungsarbeit. Weiterhin ist die Beratungshotline von Connexion e.V. erreichbar per Telefon und per Mail. Dort beantwortet eine Person die Fragen von betroffenen KriegsdienstverweigerInnen und DeserteurInnen auf Russisch, Englisch und Deutsch. Ergänzend dazu haben wir auf unserer Webseite, also connexion-ev.org, aktuelle Kurzinfos für unzufriedene Soldatinnen aus der Region zusammengestellt. Darin schreiben wir, wie in den jeweiligen Ländern das Recht auf Kriegsdienstverweigerung organisiert ist, welche Möglichkeiten es gibt, sich den Rekrutierungen zu entziehen, und geben Hinweise, was bei einer Asylantragstellung im westeuropäischen Ausland zu beachten ist. Europäischer Appell. Im Juni 2022 haben wir gemeinsam mit 60 Organisationen aus 20 Ländern einen Appell an das Europäische Parlament gerichtet, mit dem wir den Schutz von KriegsdienstverweigerInnen und DeserteurInnen aus allen am Krieg beteiligten Ländern einfordern. Im Juli 2022 konnten wir in einer Arbeitsgruppe von EU-Abgeordneten unser Anliegen direkt vorstellen. Internationale Vernetzung. Mit der russischen Organisation Movement for Conscientious Objectors und der belarussischen Organisation Nestorm waren wir im Juni im Bundestag, um mit verschiedenen Abgeordneten zu sprechen und bessere Kontakte aufzubauen. Wir konnten auch Gespräche im Auswärtigen Amt führen. Am 10. September fand eine Tagung der War Resistance International in Utrecht statt, auf der die Aktion dieser beiden Gruppen gemeinsam mit der ukrainischen pazifistischen Bewegung über ihre schwierige Arbeit, über ihre Erfahrungen und über die aktuelle Situation berichtet haben. Unterschriftenkampagne. Um größeren Druck auf die Politik auszuüben, haben wir im Rahmen des Netzwerkes eine europaweite Unterschriftenkampagne an die EU initiiert. Mit der Unterschriftenkampagne wird Schutz und Asyl für verfolgte KriegsdienstverweigerInnen und DeserteurInnen aus den Ländern Ukraine, Belarus und Russland eingefordert, sowie die Umsetzung des Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung in der Ukraine. Die Kampagne wird begleitet von einer Reihe von Aktionen und Veröffentlichungen. Eine Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht. Finanzielle Förderung. Insbesondere die konkrete Arbeit für KriegsdienstverweigerInnen und DeserteurInnen konnten wir durch die zahlreichen Spenden mit größeren Beträgen finanziell unterstützen. So die Bewegung für Kriegsdienstverweigerung Russland, die belarussische Organisation Nashdom mit ihrem Projekt No Means No und Act for Transformation mit einer Beratungsstelle in Georgien. Wir werden zurzeit regelrecht zugebombt mit Informationen über den aktuellen Kriegsverlauf in der Ukraine und Sabotageakten an den Pipelines aus Russland. Gleichzeitig protestieren AfDler und andere Rechte angeblich für Energiesicherheit. Deshalb lohnt es sich für uns, sich der Kriegslogik zu entziehen und die Angebote von rechts, unsolidarisch nach unten zu treten, beiseite zu schieben. Hierzu fanden wir einen Artikel vom 23.09.2022 auf Telepolis, der Internetplattform für Netzkultur, den wir euch jetzt vorstellen wollen. Klimakrise, Wer hat Angst vor der Energiewende? Vor dem Hintergrund der fossilen Energiekrise wird Alternativlosigkeit und Angst erzeugt. Mehr Gas erscheint als einzige Lösung, sonst drohe der soziale Crash. Wirklich? Heute werden weltweit wieder viele Menschen auf die Straße gehen, um für Klimaschutz zu streiken. Aufgerufen zu den Demonstrationen hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. In 270 Städten sind allein in Deutschland Proteste angekündigt. Die Forderung ist unmissverständlich. People over profit. Menschen sollte die Priorität eingeräumt werden, gegenüber dem Gewinnstreben von Unternehmen, insbesondere in einer Situation der Öl- und Gaskonzerne in einer schweren fossilen Energiekrise ihre Förderaktivitäten noch ausbauen und Rekordgewinne auf Kosten der Verbraucherinnen einfahren. Umso schlimmer, wenn die politisch Verantwortlichen nicht gegensteuern, sondern das Ganze noch verschlimmern. So möchte die neue Premierministerin von Großbritannien, Liz Truss, das Fracking-Verbot im Land aufheben, um besonders klimaschädliche Gasvorräte dort anzapfen zu können. Aber auch in Deutschland geht viel zu viel in die falsche und zu wenig in die richtige Richtung. Trotz grüner Regierungsbeteiligung, anstatt die Chance, der durch das Embargo gegen Russland erzeugte Knappheit von Gas und Öl für den Umbau zu nutzen, werden neue fossile Lieferanten gesucht und umworben, wie Katar, Algerien, Senegal, Israel, Kanada und die USA. Doch dieses neue Gas ist nicht nur genauso schmutzig oder zum Teil noch schmutziger als das russische. Es erzeugt auch eine Reihe von Problemen, langfristige fossile Abhängigkeiten und Deals mit autokratischen Regimen, Menschenrechtsverletzungen, Energieknappheit und Verteuerung für die ärmeren Länder. All das ist offensichtlich. Doch das Kernargument dafür, die fossile Lücke mit noch mehr Fossilen aus aller Welt zu schließen, lautet, es gibt keine Alternative. Klimaschutz müsse in der fossilen Energiekrise zurückstehen, denn es gehe jetzt um die Stabilisierung unseres Energiesystems, Versorgungssicherheit und soziale Balance. Doch es gibt durchaus Alternativen dazu. Sie würden zudem die Wirtschaft nachhaltig ankurbeln, saubere Jobs schaffen und eine soziale Wende von unten ermöglichen. Doch dieser Weg ist in der fossilen Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges nicht eingeschlagen, nicht einmal zur Diskussion gestellt worden. Auch und vor allem, weil einflussreiche Lobbys und die Stimmen, die jetzt nicht gerufen haben, lauter waren und von der Politik erhört wurden. So gab es schon früh die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die aufzeigt, dass Deutschland mit Energieeffizienz und Sparmaßnahmen sowie der Ausweitung von Gaslieferungen aus anderen Ländern wie Norwegen oder den Niederlanden umgehend von russischem Gas sich verabschieden könnte, ohne eine Versorgungslücke zu erzeugen. Wenn die Energieeinsparpotenziale maximal genutzt und gleichzeitig die Lieferungen aus anderen Erdgaslieferländern so weit wie technisch möglich ausgeweitet werden, ist die deutsche Versorgung mit Erdgas auch ohne russische Importe im laufenden Jahr und im kommenden Winter 2022/23 gesichert. Eine andere Untersuchung der Denkfabrik Zero Emission Think Tank, veröffentlicht während des G7-Treffens auf Schloss Elmau Ende Juni, macht zudem klar, dass es nicht einmal neues Gas bräuchte. Das durchgerechnete Energieszenario der Forscher besteht im Kern aus mehr Biogas, Wärmepumpen und Windkraftoffensive, Dämmen von Wohnungen und Weiterführung des 9-Euro-Tickets. Das würde nicht nur die Energiewende stärken, Emissionen senken und Deutschland so erstmals auf einen 1,5-Grad-Pfad bringen, sowie Energiesicherheit garantieren, sondern gepaart mit gezielten Prämien, Kosten sparen und sozialen Ausgleich schaffen. Im Vorwort der Studie schreibt Hans-Josef Fell, Präsident der Energy Watch Group, die vorliegende Untersuchung macht Vorschläge und liefert Argumente, wie die Bundesregierung einen Sofortboykott russischer Energielieferungen beschließen kann, ohne unerträgliche Notstände für die Bevölkerung, vor allem ohne massive Produktionseinbrüche und soziale Verwerfung in der Heizsaison im kommenden Winter. Diese Vorschläge wurden jedoch nicht nur von Regierung und Parlament übergangen, sondern auch von den Medien. Die BürgerInnen wissen daher gar nicht, dass es eine Alternative zur real existierenden fossilen Notstandspolitik gibt. Vielmehr wurden sie mit Angstnachrichten in den letzten Monaten in eine fossile Energiekrisen-Schockstarre versetzt. Vielleicht dämmert es einigen, dass die fossile Energiekrise schlicht nicht mit weiteren fossilen, sondern am Ende nur mit Erneuerbaren gelöst werden kann. Mittel- und langfristig betrachtet ist die fossile Energieversorgung ein Rezept für den gesellschaftlichen Zusammenbruch. Schon jetzt zeigt sich, die eskalierende Klimakrise erzeugt exponentiell steigende Schäden im Zuge der voranschreitenden Klimaerhitzung. Siehe die Megadürren und Überschwemmungen wie in Indien, Pakistan dieses Jahr. Siehe Stürme und Verluste an landwirtschaftlicher Fläche. Oder siehe die Hitzewellen und Waldbrände auch in den reichen Industriestaaten. Von den Gesundheitskosten, die Gesellschaft belasten, einmal abgesehen. Die Folgen des fossilen Energiesystems und der weiter steigenden Treibhausgase kosten die Weltwirtschaft schon jetzt jedes Jahr, moderat gerechnet, 1,2 Billionen US-Dollar, 1,6% des BIP. Allein ein sich erwärmender arktischer Ozean könnte einer Studie zufolge im Laufe des Jahrhunderts Wirtschaftsschäden von bis zu 90 Billionen US-Dollar erzeugen. Da vor allem die Länder im globalen Süden unter den Klimaschäden leiden, braucht es dafür natürlich eine Kompensation von den reichen Verursacherstaaten im Norden. Daher ist die Forderung der Klimastreikenden, ein staatliches Sondervermögen für Klimaschutz in der Höhe von 100 Milliarden Euro in Deutschland einzurichten, auch zur Unterstützung von Entwicklungsländern, vollkommen richtig. Was für die Bundeswehr geht, sollte doch auch für die Rettung des Planeten möglich sein, argumentieren KlimaschützerInnen, unterstützt von KlimaforscherInnen weltweit. Doch Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner von der FDP steht wie ein Fels in der Brandung auf der Schuldenbremse. Zugleich zeigt der renommierte Klimaökonom aus den USA, Robert Pollin, dass die globale Energiewende ein Gewinn für alle darstellen würde. Nur 5% des BIP an Investitionen wären notwendig, die im Gegenzug jährlich 160 Millionen nachhaltige und krisensichere Arbeitsplätze schaffen. Ja, sicherlich, die noch in der fossilen Brennstoffindustrie arbeiten, müssten mitgenommen und unterstützt werden, betont der US-Ökonom. Für sie bräuchte es Einkommenssicherungen und Umschulung sowie Rentengarantien. Nach Polins Erhebung würden die Kosten dafür aber nur 1 Milliarde Dollar im Jahr bis 2030 in den USA bedeuten, also ein Hundertstel von 1% des US-Wirtschaftsvolumens. In anderen Ländern ist die Summe dafür ähnlich hoch. Überall in deutschen Städten wird heute gefordert, konsequenter Ausstieg aus Kohle, Gas, Öl und Atomkraft, eine grundlegende Verkehrswende und Entlastung der Menschen mit niedrigem Einkommen in der Energiekrise, indem ihnen die eingesparten Subventionen für fossile Energien zufließen. Dafür braucht es ein Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz, der sich im Wahlkampf ja als Klimakanzler präsentierte, jetzt aber beim Thema komplett ausfällt. Wer seine Antiklimabilanz als Oberbürgermeister von Hamburg kennt, sollte davon nicht allzu sehr überrascht sein. Dafür ist die Bevölkerung bereit für den Umstieg auf Erneuerbare. So zeigt eine aktuelle Umfrage der Förderbank KfW zum Beispiel, dass viele Menschen in Deutschland sehr besorgt sind angesichts der Folgen der immer spürbareren Erderhitzung. Sie wollen, wie schon in früheren Befragungen artikuliert, stärker in Solar- sowie Windenergie, Wärmepumpen und Elektroautos investiert wird. Aber sie fordern auch faire Anreize und Ausgleichsmechanismen. 9 von 10 Bundesbürgerinnen finden laut Umfrage den Umbau auf erneuerbare Energien wichtig bis sehr wichtig. Sie wollen durch Energiesparen und Installation von zum Beispiel Solarpanelen daran auch aktiv teilnehmen. Ein Hauptgrund für die hohe Zustimmungsrate ist, dass viele immer deutlicher sehen, wie die Erderhitzung zu verheerenden Extremwetterlagen wie Dürren, Hitzewellen, Waldbränden, Wirbelstürmen oder Überschwemmungen führt. So befürchten 2/3 der befragten Haushalte Beeinträchtigung, siehe die Schäden im überschwemmten Ahrtal, die sich auf 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau belaufen, im Zuge der weiter voranschreitenden Klimakrise. Die KfW-Umfrage wurde im Dezember 2021, Januar 2022 durchgeführt. Angesichts der weltweiten Wetterextreme in diesem Sommer, insbesondere auch in Europa und Deutschland, siehe den ausgetrockneten Rhein, dürfte die Zustimmung zur Energiewende und dem Wechsel auf erneuerbare Energien im Moment sogar noch höher liegen. Angst und Alternativlosigkeit, vor allem wenn sie kontrafaktisch verbreitet werden, hemmen eine Gesellschaft und führen zu falschen Weichenstellungen, die am Ende fatal sind. Da sollten heute nicht nur SchülerInnen und StudentInnen auf der Straße sein, um für Klima und Gerechtigkeit sowie für Erneuerbare statt Fracking, Kohle und Atom zu protestieren. Die Frage ist, ob wir es unseren Kindern überlassen wollen, die Regierung dazu zu bringen, die Welt zu retten und nachhaltige soziale Gerechtigkeit damit zu sichern. Angesichts der, wie gesagt wird, sich aufbauenden Herbst- und Winter-Corona-Welle wollen wir uns den Zustand der Krankenhäuser anschauen mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution vom September, der heißt Wissenschaftslobbyismus – die Rolle der Bertelsmann-Stiftung in der aktuellen Gesundheitspolitik. Mit vorgeblich rein wissenschaftlichen Studien seiner Stiftung und offensiver Lobbyarbeit treibt der Bertelsmann-Konzern die neoliberale Zerschlagung der dezentralen Klinikstruktur voran. Wie das Unternehmen davon profitiert, dass kleine Krankenhäuser geschlossen oder privatisiert werden, beschreibt Josef Steinbeiß in seinem Artikel für die Graswurzelrevolution. Die größte Dreistigkeit, die es rund um die Bertelsmann-Stiftung zu bestaunen gibt, ist im Grunde die, dass sie nach wie vor und ohne wahrnehmbare öffentliche Proteste als gemeinnützig geführt wird. Dieweil sich CDU-Politikerinnen und Politiker überall im Lande erst vor kurzem noch grinsend und schmatzend auf die Schulter klopften, weil es ihnen gelungen war, vielen störenden Umwelt- und Bürgerorganisationen die Gemeinnützigkeit aberkennen zu lassen und ihnen so Steuervorteile zu nehmen. Der Journalist Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung sagte über dieses Verdikt, das Urteil hat toxische Wirkung, darf eine mit Unsummen ausgestattete Konzernstiftung weiterhin den Eindruck erwecken, nur den besten Interessen der Gesellschaft zu dienen. Diese Illusion wird von der Bertelsmann-Stiftung mit großer Mühe aufrechterhalten. Selbst wenn man mit Kolleginnen und Kollegen spricht, die mit der Stiftung zusammengearbeitet haben oder dort angestellt sind, bekommt man meist zu hören, nein, man lege größten Wert auf geistige Unabhängigkeit. Auch vom Mutterkonzern. Kein Wunder also, dass es immer wieder Studien der Bertelsmann-Stiftung sind, die von Befürworterinnen und Befürwortern der neoliberalen Umgestaltung des Gesundheitswesens in Deutschland hochgehalten werden. In Wahrheit hat die Bertelsmann-Stiftung eine neue Form des Lobbyismus zur Vollendung gebracht, den Wissenschaftslobbyismus. In einer Zeit, in der politische Entscheidungsträgerinnen und Träger nicht länger auf rauchumwölkte Seher, ihre Mätressen oder Beichtväter hören, sondern idealerweise auf die Wissenschaft, ist jeder Lobbyismus zur Ohnmacht verurteilt, der nicht wenigstens den Eindruck erwecken kann, als stütze er sich auf verbürgte Fakten. Einen Menschen zu überzeugen, ist viel nachhaltiger, als ihn zu bezahlen. So ließe sich das Credo der Bertelsmann-Stiftung wohl formulieren. Während es in keinem anderen Wirtschaftszweig in Deutschland so viel gemeldete Lobbyistinnen und Lobbyisten gibt wie in der Gesundheitsindustrie, hat die Bertelsmann-Stiftung es geschafft, in der Öffentlichkeit als dem Geschiebe und Gemauschel irgendwie entrückt wahrgenommen zu werden, als eine seriöse, unvoreingenommene Forschungseinrichtung. Niemand sollte behaupten, an ihren Studien seien keine Fachleute beteiligt. Und auch Konzerninteressen werden selten offen hinausposaunt. Eher geht es um die Wahl der Fragestellung, das passende Abstecken des Forschungsfelds, ein sachtes Zurichten der Ergebnisse, ein Verschieben von Aussagen in Nebensätze und Fußnoten oder das Unterschlagen wesentlicher, aber taktisch unerwünschter Fakten, dass die Stiftung in ihrem berüchtigten zweiten Gutachten zu den beabsichtigten Krankenhausschließungen im ersten Pandemiejahr offen Farbe bekennen musste, war eher die Ausnahme. Normalerweise bevorzugt man leisere Töne. Dies soll am Beispiel zweier vielbeachteter Bertelsmann-Studien verdeutlicht werden, die auf aufreizende Weise in die gleiche Richtung zeigen. obwohl sie vorgeblich nichts miteinander zu tun haben. 2015 veröffentlichte die Stiftung eine Studie, in der in der Tat merkwürdige Umstand untersucht wurde, dass Knieoperationen auf dem deutschen Territorium auffällig ungleich verteilt waren. So brachen beispielsweise kleine Krankenhäuser in der bayerischen Provinz alle Rekorde beim Durchführen solcher Operationen. Und selbst der eisernste Preuße hätte Schwierigkeiten zu behaupten, just die Bayerinnen und Bayern seien besonders weich in den Knien. Wer einmal die Resultate einer 0815 Knieoperation, zumal bei älteren Menschen, gesehen hat, den schüttelt es vor Grausen. Das Ganze aufgeschnitten, ein wenig drin herumgestachert, dann Fleisch und Haut schlapp schlapp, wie einen Briefumschlag übereinander geworfen, zugenäht und Gottes Segen auf ihren Weg. Hinzu kommt, dass schlampige Operationen am Knie fast immer weitere Operationen zur Folge haben. Auf Knie-OP für Knie-OP für Knie-OP. Und immer klingelt die Kasse. Die Empörung über die Ergebnisse der Studie, von interessierter Seite absichtsvoll geschürt, war entsprechend groß. Das Problem ist nur, man lässt den Krankenhäusern hierzulande gar keine Wahl. Sie müssen verdienen, um nicht in die Insolvenz zu rutschen. Dass auch öffentliche Krankenhäuser in Deutschland unter wirtschaftlichem Druck handeln müssen, hebt die Studie ausdrücklich hervor. Dann aber bricht sie ab. Weder wird eine ausreichende Kritik am Fallpauschalensystem formuliert, das die Misere wesentlich verursacht, noch wird auch nur mit einer Silbe erwähnt, dass es das eigene Stammhaus war, das jahrelang und letztlich erfolgreich intensive Lobbyarbeit für diese Art der Krankenhausfinanzierung gemacht hat. Was bleibt, ist der Eindruck, dass an deutschen Provinzkrankenhäusern betrügerische Menschenschinderinnen und Schinder am Werk sind, denen man die Läden besser heute als morgen dicht machen sollte. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine andere Studie, mit der sich heute nicht allein Deutschlands Oberkrankenhausabreißer Manfred Lucher, Grüne, aus Baden-Württemberg politisch die Hemdbrust stärkt. Die Studie führt, durchaus überzeugend, den Nachweis, dass komplizierte Operationen und schwierige Pflegeaufgaben, wie etwa die Versorgung von Frühchen, statistisch umso besser gelingt, je öfter sie vorgenommen werden. Es sei daher medizinisch und im Sinne der Versorgungsqualität der Bevölkerung angezeigt, sie an wenigen zentralen Standorten durchführen zu lassen und nicht in vielen kleinen verstreuten Krankenhäusern. Wieder standen die Provinzkrankenhäuser schlecht da, diesmal als überfordert, während die großmannssüchtigen Pläne der Neoliberalen, die dezentrale Klinikstruktur Deutschlands gegen ein paar Großkliniken einzutauschen, Rückenwind bekamen. Diesmal war es die neu gegründete Volksinitiative Gesunde Krankenhäuser in NRW für alle, die zeigte, wo der Hase im Pfeffer lag. Wohnortnahe Krankenhäuser seien im Normalfall nicht für seltene oder schwierige Operationen zuständig, sondern für Erkrankungen und Notfälle der Grund- und Regelversorgung. In dieser Hinsicht stünden sie Universitätskliniken oder teuren Privatkrankenhäusern qualitativ in nichts nach. Wer eine schwere Operation vor sich habe, könne sich heute mühelos nach dem besten Krankenhaus für ihren oder seinen Fall umsehen. So es sich nicht eben um einen der erwähnten Notfälle handele, bei dem ein wohnortnahes Krankenhaus über Leben und Tod entscheidet. Anders ausgedrückt, niemand muss heute neue, sündhaft teure und ökologisch katastrophale Zentralkliniken aus dem Boden stampfen und gleichzeitig Provinzkrankenhäuser schließen, um ein drängendes gesundheitspolitisches Problem zu lösen. Es gibt in dieser Hinsicht nämlich schlicht und ergreifend keins. Man wäre geneigt, hinzuzufügen, wäre eine solide Grundfinanzierung für alle Krankenhäuser gewährleistet, würde wohl niemand auf die Idee kommen, sich an Eingriffen oder Maßnahmen zu versuchen, für die sie oder er nicht oder unzureichend gerüstet wäre, nur um die Bilanzen aufzubessern. Man würde entsprechende Fälle einfach weiterverweisen, wie es, nebenbei bemerkt, auch heute meist geschieht. Man könnte aber noch viel naiver fragen, warum lässt die Bertelsmann-Stiftung eigentlich mit solcher Hartnäckigkeit Missstände an deutschen Provinzkrankenhäusern untersuchen? Gäbe es dort nicht auch ein paar Vorzüge zu erforschen? Oder umgekehrt, gibt es an Maximalversorgerkliniken etwa keine Missstände, die untersuchenswert wären? Studien wie diese sind von vornherein in der Wolle gefärbt. Wie aber profitiert denn nun der Bertelsmann-Konzern von der durch seine Stiftung so vehement geforderten Schließung hunderter öffentlicher Krankenhäuser? Das ist ganz einfach. Ein wesentliches wirtschaftliches Standbein des Konzerns ist die Rhön-Klinikum AG. Der größte private Klinikbetreiber in Deutschland. Er ist seit 1989 börsennotiert, hat seinen Stammsitz in Neustadt an der Saale und betreibt hierzulande sogar private Universitätskliniken. Das ist einzigartig in Europa. Brigitte Mohn, die Tochter der Bertelsmann-Konzernerbin Liz Mohn, war lange Zeit Vorsitzende des Aufsichtsrats der Rhön-Klinikum AG. Gleichzeitig leitete sie übrigens den Bereich Gesundheit der Bertelsmann Stiftung, ein durchaus günstiger Umstand für die Konzernpolitik. Die Besetzung des Aufsichtsrats ist ebenfalls traditionell exquisit. So saß dort zum Beispiel lange Zeit ein gewisser Karl Lauterbach, SPD, heute Bundesminister für Gesundheit. Denn bei der Rhön-Klinikum AG legt man großen Wert auf eine politisch-paritätische Besetzung ihres obersten Gremiums. Man weiß ja nie, wer die nächste Regierung stellt. Ein Aufsichtsratskollege Lauterbachs war ironischerweise Karl Theodor von und zu Gutenberg, CSU. Jawohl, eben jener Freiherr von Gugelberg, der schließlich über eine Plagiatsaffäre monströsen Ausmaßes bei seiner Dissertation stolperte. Und während an Lauterbachs medizinischer Sachkenntnis nicht zu zweifeln ist, fragt man sich leise, welche Fähigkeiten von Gutenberg wohl geeignet erscheinen ließen, der Leitung eines Klinikkonzerns anzugehören. Womöglich genügte es, dass er in der CSU war und das Ohr von Kanzlerin Merkel hatte. Es ist übrigens recht einträglich, dem Aufsichtsrat der Rhön-Klinikum AG anzugehören. Aufsichtsratsmitglieder bekommen 113.300 Euro im Jahr, und zwar für die Teilnahme an mindestens 2 der 4 jährlichen Sitzungen. So der Geschäftsbericht. In besseren Zeiten hätte man solche Summen, ausgezahlt an Politikerinnen und Politiker, ohne jede Sachkenntnis, für schieres Nichtstun, wohl Korruption genannt. Der Bertelsmann-Konzern profitiert über seine Rhön-Klinikum AG in gleich dreifacher Weise von der Schließung öffentlicher Krankenhäuser. Erstens kann er sie übernehmen und in private Krankenhäuser umwandeln. Der Journalist Thomas Schuler, dessen Buch Bertelsmann Republik Deutschland, Frankfurt 2010, dieses Unterkapitel Wichtige Informationen verdankt, beschreibt, was dann geschieht. Nach dem Fallpauschalensystem lukrative Angebote werden beibehalten und ausgebaut, weniger lukrative Angebote abgestoßen oder eingestellt, ganz gleich, ob sie in der jeweiligen Region medizinisch notwendig sind oder nicht. Die Liste ließe sich fortführen. Personalkosten werden systematisch gedeckelt, Rechnungen an die Krankenkasse oft überhöht gestellt, Boni an leitende Ärztinnen und Ärzte ausgeschüttet, damit sie einträgliche Eingriffe durchführen, auch dann, wenn andere Möglichkeiten der Behandlung vielleicht sinnvoller wären und so weiter. Der Konzern kann seine Kliniken außerdem jederzeit schließen, wenn die Profite nicht mehr stimmen. Werner Bartens, Wissenschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung, nicht gerade ein antineoliberales Kampfblatt, stellt trocken fest, das Prinzip ist immer das gleiche. Einnahmen aus den gesetzlichen Krankenkassen werden privatisiert und dienen zur Steigerung des Shareholder Value. Gerät eine Klinik ins Straucheln, werden die Ausgaben hingegen auf die Gemeinschaft umgelegt und öffentliches Geld wird beansprucht. Aber die Rhön-Klinikum AG muss öffentliche Krankenhäuser gar nicht unbedingt übernehmen, um ihre Profite zu steigern. Denn jede geschlossene öffentliche Klinik lässt die Patientenzahlen privater Kliniken automatisch steigen, so sie denn in ausreichender Zahl vorhanden sind. Das sind sie in Deutschland seit langem, Tendenz steigend. Thomas Schuler hat noch auf einen weiteren Umstand hingewiesen, der Krankenhausschließungen für Bertelsmann auf beunruhigende Weise profitabel macht. Brigitte Mohn beispielsweise hielt während ihrer Zeit als Aufsichtsratschefin der Rhön-Klinikum AG beträchtliche Aktienanteile am eigenen Konzern. Während sie also über dessen Stiftung Lobbyarbeit für Krankenhausschließungen machen ließ und eine Firma führte, die mit solchen Schließungen Geschäfte machte, wuchs gleichzeitig ihr Privatvermögen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Familienangehörige der Mohns oder leitende Managerinnen und Manager des Konzerns es heute wirklich anders machen. Hinter dem Schleier vorgeblicher Wissenschaftlichkeit macht die Bertelsmann-Stiftung eine marktradikale Politik, die ihrem Mutterkonzern unmittelbar zugutekommt und zum Teil sogar die privaten Taschen von dessen Besitzerinnen und Topmanagern füllt. Gemeinnützig, gemeingefährlich wäre passender. Man sollte sich im Fall der Bertelsmann-Stiftung vom Zauberwort Wissenschaftlichkeit nicht länger blenden lassen. Der Schreibforscher Otto Kruse, Professor an der Universität Zürich, hat in einer aktuellen Veröffentlichung darauf hingewiesen, dass wissenschaftlich nur denkt und handelt, wer ausdrücklich keine verborgenen Interessen verfolgt. Es gebe demnach gute wissenschaftliche Gründe, an der Wissenschaftlichkeit von Studien der Bertelsmann-Stiftung künftig größere Zweifel zu hegen. Während die aktuelle Ampelregierung uns Gesetze zum Einsatz von Staatstrojanern bis hin zu bewaffneten Drohnen bietet, sieht es bei Gesetzen, die es den Menschen ermöglichen, den Staat mehr zu kontrollieren, mager aus. Deshalb sind mehrere NGOs aktiv geworden und haben einen Gesetzentwurf vorgelegt. Hiervon berichtet am 6. Oktober 2022 Netzpolitik.org, ein Medium für digitale Freiheitsrechte. Informationsfreiheit. NGOs legen Entwurf für ein Bundestransparenzgesetz vor. So schnell kann es gehen. Ein knappes Jahr nach Regierungsantritt liegt der Vorschlag für ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag vor. Geschrieben hat das Transparenzgesetz allerdings nicht die Ampel, sondern die Zivilgesellschaft. Bis zu einem Regierungsentwurf wird es noch dauern. Der deutsche Staat muss transparenter werden, fordert ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis. Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International, Mehr Demokratie und Frag den Staat haben deshalb einen Entwurf für ein Bundestransparenzgesetz geschrieben. Diesen stellten sie heute der Öffentlichkeit vor und überreichten ihn dem zuständigen Staatssekretär im Bundesinnenministerium Markus Richter. 10 Jahre nachdem in Hamburg auf Druck einer Bürgerinitiative das erste Transparenzgesetz Deutschlands erlassen hat, ist es dafür auch im Bund höchste Zeit. SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie durch mehr Transparenz unsere Demokratie stärken will. Konkret verabredeten die Ampelparteien, die Informationsfreiheitsgesetze werden wir zu einem Bundestransparenzgesetz weiterentwickeln. Diesen Prozess will das Bündnis mit ihrem Entwurf antreiben. Bisher müssen Bürgerinnen und Bürger einen Hindernisparcours aus Zuständigkeiten, Fristen, möglichen Widerspruchsverfahren und Gebühren überwinden, um an Informationen zu kommen, erklärt Marie Jünemann vom Verein Mehr Demokratie. Wenn Behörden bestimmte Informationen künftig von sich aus online stellen müssen, werde das einen längst überfälligen Schub in Richtung Digitalisierung der Verwaltung bringen. Wenn es nach dem Bündnis geht, braucht es dafür eine grundlegende Reform der Informationsfreiheit. Bestimmte Informationen der öffentlichen Hand müssen künftig proaktiv online veröffentlicht werden, zum Beispiel Gutachten, Studien, Verträge über 100.000 Euro und mehr oder Subventionszahlungen. Um missbräuchliche Informationsblockaden vorzubeugen, soll es Ausnahmen von der Transparenzpflicht nur in eng gesteckten Grenzen geben, etwa zum Schutz von personenbezogenen Daten und zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Zudem müsse eine Abwägungsklausel verhindern, dass Informationsanliegen pauschal unter Verweis auf andere Interessen abgebügelt werden. Gründe für eine Ablehnung müssen im Einzelfall immer mit dem öffentlichen Interesse abgewogen werden. Die Bürgerfreundlichkeit soll etwa durch kürzere Fristen und Gebührenfreiheit erhöht werden. Außerdem soll der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in seiner Rolle als Ombudsstelle gestärkt werden. Derzeit hinkt die Bundesrepublik international, aber auch im Vergleich mit einzelnen Bundesländern bei der Informationsfreiheit deutlich hinterher, heißt es heute von dem Bündnis. Das Informationsfreiheitsgesetz sei für BürgerInnen und JournalistInnen heute abschreckend, sagt dazu Daniel Drepper, der Vorsitzende des Netzwerkes Recherche. In der Praxis merken wir jeden Tag, wie weit wir von einer echten Informationsfreiheit entfernt sind. Bisher sei zu diesem demokratisch wichtigen Vorhaben offenbar nichts passiert. Deshalb greifen wir der Regierung gerne unter die Arme, so Drepper. Den Gesetzentwurf erarbeitet haben in den letzten Monaten die NGOs Mehr Demokratie, Frag den Staat, die Journalistenorganisation Netzwerk Recherche, Transparency International und die Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit. Unterstützt wird das Anliegen von Abgeordnetenwatch, Lobby Control, Wikimedia Deutschland und dem Deutschen Journalistenverband. Kommentare und Anregungen von BürgerInnen sind über eine Online-Beteiligungsplattform eingeflossen, auf der der Gesetzesvorschlag im Sommer 2022 zur Debatte stand. Bereits 2012 hatte eine Evaluation im Auftrag des Innenausschusses des Bundestages ergeben, dass das 2006 eingeführte Informationsfreiheitsgesetz reformbedürftig ist. IT-Staatssekretär Markus Richter würdigte heute bei der Übergabe die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen. Die Erarbeitung eines Mustergesetzentwurfs sei ein beeindruckendes Beispiel für zivilgesellschaftliches Engagement. Über die Vorschläge freuen wir uns. Dabei betonte Richter, dass die Themen Informationsfreiheit und Transparenz Hand in Hand mit den Themen Open Data und Datenzugänge gehen müssten. Das Bundesinnenministerium will beide Themen gemeinsam angehen und hierfür bis Ende des Jahres ein Eckpunktepapier vorlegen. Aus der Regierungskoalition melden sich die grünen PolitikerInnen Misa Bekan und Konstantin von Notz zu Wort. In einer Pressemitteilung begrüßen sie den Gesetzentwurf der Zivilgesellschaft. Er liefere einen wichtigen Impuls für die rasche Umsetzung dieses zentralen Punktes des Koalitionsvertrags. Die Grünen würden sich für die zeitnahe Erarbeitung und Vorlage eines Gesetzentwurfs und eine ambitionierte Umsetzung des Vorhabens einsetzen. Die beiden Bundestagsabgeordneten verbinden ihre Würdigung auch mit einer deutlichen Aufforderung an das SPD-geführte Innenministerium. Die Ampelregierung habe im Koalitionsvertrag den Anspruch formuliert, die organisierte Zivilgesellschaft sehr viel stärker als bisher in Gesetzgebungsprozesse einzubinden. Vor diesem Hintergrund erwarten wir vom Bundesinnenministerium, dass es den jüngsten Vorschlag ernst nimmt und diesen sowie die Expertise der Zivilgesellschaft im weiteren Prozess berücksichtigt. In den vergangenen Wochen hatten Vertreterinnen des zivilgesellschaftlichen Bündnisses die Abgeordneten des Bundestages immer wieder aufgefordert, bei diesem wichtigen Thema nicht auf das Innenministerium zu warten, sondern selbst ein Transparenzgesetz zu erarbeiten. Auch in der heutigen Pressemitteilung betonte das Bündnis, es sei wichtig, dass die Transparenzregeln nicht von der Ministerialbürokratie selbst kämen. Nach einer eigenständigen parlamentarischen Initiative sieht es derzeit jedoch nicht aus. Die zuständigen Abgeordneten der Ampelkoalition hatten gegenüber Netzpolitik.org erst kürzlich erklärt, auf einen Entwurf aus dem Innenministerium zu setzen. Auch im Digitalausschuss des Bundestages gibt es bislang keine eigene Initiative. War der linke Medienspiegel im Oktober. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblog.org und tschüss.